Und wir sandten bereits zu den Tamut, ihren Bruder Sali. Dient Allah! Da waren es sogleich zwei Gruppen, die miteinander stritten.